Wenn Sie mir noch drei Croissants geben könnten. Noch drei Croissants? Drei, bitte. Drei. Mhm. Ich glaube, es ist 6,75.